glaub an die Zukunft der Liebe und dass sie überleben kann. Sie ist zwar schon alt, so alt wie die Welt, doch man sieht es ihr nicht an. Ich glaub an die Zukunft der Liebe. Vergeht und ich sehe, was verfällt, doch sie behält ihren Wert. Ich glaub an die Zukunft der Liebe. Mit der Heimatmelodie durch den Nachmittag.